Abschnitt 4 aus Der Fall des Generalstabschefs Redl. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Teil 4. Um Mitternacht läuten 4 Offiziere an der Hoteltüre von Klomser. Der Portier will sie, den Hotelinstruktionen entsprechend, nicht ins Zimmer hinauflassen, aber auf das entschiedene Auftreten der Herren hin muss er jeden Einspruch aufgeben. Man klopft an die Tür von Zimmer Nummer 1. Während ein heiseres »Herein« hörbar wird, öffnen sie. Oberst Redl ist in salopper Toilette beim Tisch gesessen und hat geschrieben. Er erhebt sich wankend, Leichenfarbe im Gesicht. »Ich weiß, weshalb die Herren kommen«, bringt er langsam heraus. »Ich habe mein Leben verwirkt und bin eben im Begriffe, Abschiedsbriefe zu schreiben.« Ein Brief Redls an seinen Bruder liegt auf dem Tisch. Der angefangene Brief war an General von Giesel, den Kommandanten des Prager Korps, adressiert. Auf dem Waschtisch liegen ein Taschenmesser und ein kleines Stück Bindfaden. Klammer auf, ein dolchartiges Messer und eine Rebschnur, sagte eine Woche später Landesverteidigungsminister Georgi im Reichsrat, als die Heeresverwaltung beschuldigt wurde, Redl den Selbstmord befohlen zu haben, Klammer zu. Die Kommission befragt Redl nach seinen Komplizen. »Ich hatte keine Komplizen«, erwidert er. Auf die Frage nach dem Umfang seines Verrates, nach dessen Details und Dauer, hat er zur Antwort, alle Beweise würden sich in seiner Prager Dienstwohnung im Korpskommandogebäude finden. Die Kommission gibt sich damit zufrieden. Bevor sie das Zimmer verlässt, fragt einer, »Eine Schusswaffe haben Sie, Herr Redl?« Oberst Redl, »Nein.« Das Mitglied der Kommission, »Sie dürfen um eine Schusswaffe bitten, Herr Redl.« Redl stockend, »Ich bitte gehorsamst um einen Revolver.« Niemand hat einen bei sich, aber man sagt ihm zu, dass er ihn bekommen werde. Eines der Kommissionsmitglieder fährt nach Hause, seinen Browning zu holen, um ihn Herrn Redl einzuhändigen. Dann warten 4 hohe Offiziere an der Ecke der Herrengasse und der Bankgasse, damit sich der Hochverräter nicht durch Flucht dem Tode entziehe. Sie können die Fenster von Nummer 1 nicht sehen, denn es ist ein Hofzimmer. Sie lösen einander ab, um schwarzen Kaffee zu trinken. Dann wird das Café zentral gesperrt. Es vergehen Stunden auf Stunden. Nichts. Kein Lärm. Keine Aufregung, kein Schuss verrät, dass das Spionagedrama seinen vorläufigen Abschluss gefunden habe. Abwechselnd fährt je eines der Kommissionsmitglieder nach Hause, zivil anzulegen, denn die 4 auf- und abgehenden Stabsoffiziere erregen in der stillen Herrengasse bereits Beachtung. Die Stunden verrinnen. Nichts. Man kann doch nicht hinaufgehen und dem Oberst sagen, »Machen Sie rasch, wir wollen schlafen gehen.« »Wie spät ist es?« »Melde gehorsamst 5 Uhr.« Man soll zeitig den Chef des Generalstabes anrufen und die Beendigung der Affäre melden. 2 der Offiziere müssen mit dem ersten Schnellzug, 6.15 Uhr nach Prag fahren, um die Hausdurchsuchung vorzunehmen. Es wird also ein Detektiv der Staatspolizei telefonisch herbeigerufen, einer von den beiden, die gestern die Verfolgung Redls unternommen und noch in der Nacht einen Spezialschwur auf Diensteid geleistet hatten, kein Wort über diese Angelegenheit zu sprechen. Die Kenntnis der ganzen Sache sollte auf 10 Personen beschränkt bleiben, unter denen sich die höchsten Persönlichkeiten der Monarchie befanden, und niemals sollte ein anderer auch nur ein Wort darüber erfahren, dass ein Generalstabschef Spionage getrieben habe. Der herbeigekommene Detektiv erhielt genaue Weisungen, wie er feststellen sollte, was mit Oberst Redl geschehen sei. Falls er ihn tot auffinde, möge er im Hotel nichts verraten, damit nicht die auffallende Tatsache bekannt werde, die Leiche sei von einem Polizeiagenten entdeckt worden. Mit einem Zettel, mittels dessen Oberst Redl zu einem Rendezvous geladen wurde, begab sich der Detektiv in das Hotel Klomser und sagte, er sei vom Herrn Oberst bestellt, um ihm um 5:30 Uhr früh diese Antwort auf einen Brief persönlich zu übergeben. Der Portier, seines vergeblichen Einspruchs gegen den nächtlichen Besuch der 4 Offiziere eingedenk, ließ den Boten passieren. Der kam kaum 2 Minuten später wieder zurück und trat auf der Straße auf seine Auftraggeber zu. »Das Zimmer war offen«, meldete er erregt. »Ich bin also eingetreten. Neben dem Kanapee liegt der Herr Oberst. Tot.« Hiermit war der Straßendienst der Stabsoffiziere zu Ende, genau 12 Stunden nach der Behebung der postlagernden Briefe. Man rief, damit die Leiche noch vor Tagesanbruch gefunden werde, das Hotel unter einem fingierten Namen an. Der Herr Oberst möge sofort zum Telefon kommen. Man wartete aber nicht länger am Apparat. Wenige Minuten später verständigte das Hotel Klomser die Polizei von einem im Hause vorgefallenen Selbstmorde. Oberkommissär Dr. Taus und Oberbezirksarzt Dr. Schild erschienen, den Lokalaugenschein vorzunehmen. Sie konstatierten Selbstmord. Redl hatte sich, vor dem Spiegel stehend, in den Mund geschossen. Das Projektil hatte das Gaumendach durchbohrt und war schief von rechts nach links in das Gehirn gedrungen. Im linken Scheitelknochen war das Geschoss stecken geblieben. Die Ausblutung war durch die linke Nasenhöhle erfolgt. Neben dem Sofa war er tot zusammengesunken. Bei der Leiche lag der Browning. Auf dem Schreibtisch fanden sich 2 verschlossene Briefe, einer an den älteren Bruder des Entleibten und einer an den Prager Chorkommandanten, Baron Giesel von Gieslingen, und ein offener Zettel ohne Adresse. Darauf stand: »Leichtsinn und Leidenschaft haben mich vernichtet. Betet für mich. Ich büße mein Irren mit dem Tode. Alfred.« Als Nachschrift war hinzugefügt: »Es ist 1:45 Uhr. Ich werde jetzt sterben. Ich bitte, meinen Leichnam nicht zu obduzieren. Betet für mich.« Es war klar, dass es sich um einen Selbstmord handle, und die Beamten, jedenfalls mit einer diesbezüglichen Weisung versehen, wollten die Amtshandlung rasch und ohne Aufsehen schließen. Doch hatten sie die Rechnung ohne den Offiziersdiener gemacht. Josef Sladek vom Infanterieregiment Nummer 11, Klammer auf, Fahnenspruch, in altbewährter Treue, Klammer zu, wollte sich durchaus nicht damit zufrieden geben, dass hier ein Selbstmord konstatiert werde. In schlechtem Deutsch und großer Aufregung erzählte er zuerst den Polizeibeamten und, als diese ihn beiseite schoben, dem aufhorchenden Hotelpersonal, der Browning gehöre nicht seinem Herrn, sein Herr habe keinerlei Selbstmordabsichten gehabt, habe gestern Einkäufe gemacht und für heute allerhand Anordnungen getroffen und wollte Dienstag in dem eigens restaurierten Auto nach Prag zurückreisen. Also sei der Herr Oberst erschossen worden und der Revolver gehöre dem Mörder. So unbequem dem Hotelpersonal jedes Aufsehen sein musste, etwas war da, was dem Verdacht des Dieners Glaubwürdigkeit verlieh. Der fremde Mann, der um 5:30 Uhr morgens ins Hotel gekommen war, um dem Obersten eine Mitteilung zu bringen. Wenn er wirklich eine Botschaft übergeben hatte, musste er doch die Leiche gesehen haben. Warum hatte er davon nichts gesagt? Und was hatten die 4 Offiziere um Mitternacht im Zimmer Nummer 1 getan? Die Kommission, zu der sich inzwischen auch ein Offizier des Platzkommandos gesellt hatte, bemühte sich vergeblich, die Gerüchte und Vermutungen zum Schweigen zu bringen. Besonders der Josef war nicht zu beruhigen. Da kam einer der Beamten auf den Gedanken, dem unbequemen Diener einzureden, der Herr Oberst habe sich eines Missbrauchs der Amtsgewalt an Untergebenen schuldig gemacht und sich umgebracht, als er sich verraten sah. Im selben Augenblick verstummte der Diener, denn er wusste ja von etwas, was weder die Polizeikommissäre wussten, noch die Generalstäbler, die den Selbstmord dirigiert hatten, von der Homosexualität Redels. Dagegen hatten weder die Polizeikommission noch der brave Josef von der wahren Ursache des befohlenen Freitodes eine Ahnung, von der Spionage. Die Sachen des Erschossenen wurden nun verpackt und versiegelt, die Leiche am Abend in einem Fourgon in die Totenkammer des Garnisonsspitals geschafft. Das kaiserlich-königliche Telegrafenkorrespondenzbüro gab eine Meldung über den Selbstmord des Prager Generalstabschefs aus, in der stand: Der hochbegabte Offizier, dem sicherlich eine große Karriere bevorstand, hat sich in einem Anfall von Sinnesverwirrung in der letzten Zeit an außergewöhnlicher Schlaflosigkeit litt, in Wien, wohin ihn dienstliche Aufgaben geführt hatten. Der Chef des Evidenzbüros Urbanski und Auditor Vorlicek fuhren nach Prag. Die beiden Herren kamen gegen Mittag an. Urbanski speiste mit dem Korpskommandanten Baron Giesel, der bereits telegrafisch davon in Kenntnis gesetzt worden war, dass sein Generalstabschef Selbstmord begangen habe. Erst während des Mittagessens erfuhr General der Infanterie Giesel das Motiv der Tat. Tags vorher hatte er von seinem Bruder, dem österreichisch-ungarischen Gesandten in Belgrad, einen langen Brief bekommen, in dem mitgeteilt wurde, die serbische Regierung betrachte den Krieg als unvermeidlich. Beide Brüder korrespondierten unausgesetzt miteinander, da das 8. Korps für Fall 3, Klammer auf, Krieg gegen Serbien, Klammer zu, zum Vormarsch über die Save zwischen Drina-Mündung und Save-Mündung bestimmt war. Umso furchtbarer war die Erschütterung des Generals, als er nun erfahren musste, dass sein Vertrauensmann und Liebling alles verraten und konterkariert habe. Nach dem Essen begab man sich in die Wohnung Redels, die sich im Hause der Hauptwache neben den Amtsräumen des Korpskommandos befand. Die Wohnung war verschlossen und musste erbrochen werden, ebenso der Schreibtisch und die Schränke. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Klaus Missfeld.